Questcast. Die Galgenvögel vom Reichsforst. Teil 8. Ja, ich stupse draußen den Kupp rum, aber ich hau ihn an und sag, es dauert schon zu lange da drin. Ich würde jetzt gerne mal rein und gucken, was Lothar da so treibt. Nicht, dass er uns verkauft. Und mal gegen die Tür klopfen. Ganz hämmernd. Ich klopf mal gegen die Tür. Euch? Weil ich renne ja nicht gleich eine Tür ein, ich bin höflich. Bist du? Okay. Euch ist aufgefallen, dass die Straße, also der Platz, sich inzwischen ziemlich geleert hat. Mhm. Könnte nicht unmittelbar ausmachen, warum, aber es hat sich ein bisschen geleert. Und diese Geräusche von den, also die typischen Dorfgeräusche so, sind ein bisschen gewichen. Es ist so ein bisschen kleiner Wind durchzieht jetzt die Straßen. Ihr klopft und die beiden im Haus hören das auch. Mhm. Ich stehe genau an der Tür. Mhm. Ich öffne den Riegel quasi, den er da vorgeschoben hat, und ziehe beide schnell rein und verschließe schnell wieder die Tür. Und ihr seht jetzt dasselbe. Ihr seht den Medikus, ihr seht die Bude da mit den ganzen Kräutern und hinten ein bisschen was köchelt. Dies, das, ja. Und Grimfold, Nagelhunst, meint dann, ich nehme an, ihr seid jetzt nicht zufällig, aber es ist auch noch neue Kunden. Muss euch ein Zahn gezogen werden? Nein. Ja, Fex zum Gruße. Lothar, was geht hier vor sich? Also, ihr hattet recht, das hatten sie um Drogen. Sie wollen Drogen in Gareth verticken. Und ja, ich wollte gerade darauf hinaus, dass er uns bezahlt und wir dann diese Drogen nach Gareth bringen für ihn. Drogenkuriere, wir! Ja, auch nicht unehrenhafter als das, was wir momentan machen. Es bringt viel Geld, davon können wir lange Zeit leben. Definiere viel. 10 Gold habt ihr gemeint. 20 Dukaten. 20 Dukaten. Ja, 20 Dukaten. Pro Person. Ja, das lässt sich bestimmt aushandeln. Die gesamte Menge, die wir da verkaufen an unsere Kontaktperson, an einen der Almadana, sind insgesamt 20 Dukaten. Das wäre also ganz gut, wenn ich meine laufenden Kosten zumindest decken könnte, aber ihr sollt auch fürs Rüberbringen entlohnt werden von diesen 20 Dukaten. Und wenn das soweit gut funktioniert und ihr nicht Gewissensbisse habt, dann können wir dieses Geschäft gerne fortführen. Voraussetzung natürlich, ihr verpfeift uns nicht bei irgendwelchen Wachen oder so. Ja, ich habe natürlich einen Ruf zu verlieren. Was heißt jetzt fortführen? Ja, wie häufig? Die feinen Herren wollen natürlich häufiger was haben. Das heißt, die Stadt kann man sobald gar nicht schnell genug produzieren, dass man keinen Abnehmer mehr dafür hätte. Das heißt, wie oft würden wir jetzt da den Kurier machen? In welchem Zeitabstand? Einmal, würde ich sagen. Alle Woche, wenn ihr möchtet. Aber ihr könnt natürlich auch einmalig diese Tour machen. Hauptsache, ihr seid soweit verschwiegen. Mit ein paar Dukaten können wir mehr als eine Woche überleben. Das wollte ich halt gewusst haben. Wenn wir jetzt jede Woche irgendwie unter Umständen das könnten, haben wir ein gesichertes Einkommen. Und eine sehr langweilige Aufgabe. Ich hab die Ware hier. Also ihr könnt sofort, wenn wir im Geschäft sind, wenn ihr meinen Bruder kennt, dann wird er schon für euch bürgen. Da bin ich mir sicher. Wir kennen seinen Bruder nicht mal. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich nehme erstmal so einen Keks da aus dieser Schüssel, die er noch hat, und futter mal ein. Weil ich habe ja immer Hunger und was ist das? Hört ihr das? Ja. Ist das dein Wolf? Die Hunde. Meine Wölfe bellen nicht. Mach den Riegel schnell vor die Tür. Ja, ich mache den Riegel vor die Tür und pack ihn und schieb ihn gegen die Wand. Was soll das denn? Was ist hier los? Was weiß ich? Da draußen bellen ein paar Hunde. Was kann man hier aus dem Fenster gucken? Ja. Ist ein kleines Fenster? Ich würde mal gerne aus dem Fenster gucken und schauen, was da vor sich geht. Was du unmittelbar siehst, ist, dass, jetzt muss ich die Hunde mal ein bisschen leiser machen. Ihr merkt ja jetzt, dass da Hunde bellen. Also da bellen Hunde, ja, da bellen Hunde, ein paar Straßenhunde irgendwie, bellend eine Gruppe von Leuten an. Die Straße war ja, wo ihr rüber von der Taverne seid, plötzlich relativ frei. Und du siehst eine Gruppe von circa 6 Leuten, die dunkle, abgerissene Kleidung tragen, angeführt von einem Typen, der eine etwas bessere Kleidung trägt, die Bewohner, die sie noch zu packen bekommen, anscheinend ruppig ausfragen und nach irgendwas fragen und dann, wenn die was hören von denen, die einfach wegstoßen. Und die Hunde fangen halt an, die Leute da anzubellen, diese Gruppe. Okay. Alter Mann, was geht hier vor sich? Wer sind die Leute da draußen? Welche Leute? Diese 6 Leute, die da draußen die Leute anhalten. Kann ich mal? Und deutet zum Fenster. Ich ziehe ihm zum Fenster hin, aber halten immer noch fest. Sind das... Er kneift seine Augen zusammen. Und, wollte ich eigentlich mal so ein, haben wir nicht mal so einen Fluch? Ich hatte ich hier nicht irgendwie... Bitte was? Ein Fluch? Ich hier nicht irgendwie mal, ja, ich wollte jetzt gerade eben einen coolen Fluch bringen. Eine Beleidigung. Ah, hier. Ach so. Oh, da frisst du eine Ratte. Nee, du. Nee. Ach du meine Güte. Er zieht seinen Kopf ein und meint dann, das da draußen, das sind Tobria. Die sehen ganz... ich glaub's nicht. Wer weiß denn noch davon, was hier los ist? Das sind Tobria. Das sind üble Schweinehunde, sag ich euch. Aus der Hauptstadt. Und die suchen irgendwas. Kennen wir die? Also off-topic, kennen wir die? Könnten wir uns Charaktere kennen? Also, da ihr nicht aus Gareth kommt, ihr wisst halt, dass es unterschiedliche kriminellen Gruppen gibt in Gareth oder um ihre Städte herum. Und Tobria ist euch vielleicht mal ein Begriff gewesen dabei, so Richtung organisierte Kriminalität. Mehr aber wirklich würdet ihr nicht über die wissen. Also Verbrecher quasi. Ja, schon bandenstrukturenmäßig. Mafiosi, sowas. Mafia, Yakuza, sowas in die Richtung. Der Medikus bleibt dann versteckt und meint, habt ihr etwas mit denen auch zu tun? Guter Nein. Mann, ich habe die noch nie in meinem Leben gesehen. Ich weiß nicht, wer diese Leute sind. Suchen Wenn die nach ich wissen würde, was ist, würden wir nicht fragen. Suchen Sagt er denn die Wahrheit? Da frisst du eine Ratte. Wenn die jetzt mal, also, wenn die jetzt auch bei uns suchen, oder die Tobria sind verfeindet mit den Almadanern. Wenn die irgendwie hier davon Wind bekommen haben, dass wir mit den Almadanern zusammen ein Geschäft ablaufen, dann sind die aber gleich, stehen die hier gleich im Laden, wo? Oh. Aber ihr kennt die nicht? Nein. Noch nie gesehen. Im ganzen Leben noch nicht. Gibt's hier einen zweiten Ausgang, einen Hinterausgang? Ja, unten über den Keller und... verdammte Axt, aber... Oder führst du uns an der Nase herum? Ich hab mit dem Torian bestimmt nichts zu tun. Die sind nämlich nicht so freundlich wie ihr und kommen hier rein, die schneiden mir gleich die Kehle durch und nehmen einfach alles mit und werden hinterher feststellen, dass sie vielleicht lieber hätten nicht den Alchemisten umbringen sollen, der das Zeug hierhin verschachert. Vielleicht. Und ihr hört, dass aus einer weiteren Ferne Pferdegetrappel sich gen Dorfmitte macht. Ich würde nochmal aus dem Fenster gucken, weil ich stehe ja noch dran und rausgucken und versuche zu erkennen, woher das Getrappel kommt. Und würde das... Ja, ich weiß nicht, erkenne ich da was? Ja. Die Gruppe von Leuten auf den Pferden kommt in einer gewissen Distanz zu der Schlägertruppe zum Stehen. Und was du siehst, sind 3 Reiter. Die Reiter... Die Gesichter kannst du jetzt so noch nicht erkennen aus der Position, aber du siehst, dass sie bewaffnet sind mit Langschwert und Dreispitzschild. tragen eine Kettenrüstung und eine Person ist etwas weiter vorne, die trägt nicht dieses Langschwert und Dreispitzschild, sondern die trägt einen sogenannten Rondra-Kamm, einen Zweihänder. Und auch dir ist geläufig, dass diese Zweihänder geweihte Waffen sind. Also das ist nicht was du einfach mal so aus dem Laden irgendwie mitnimmst, sondern dieser Rondra-Kamm steht Rondra-Geweihten nur zur Verfügung, mit Rang und Namen. Und du erkennst dann auch nach einer Weile das Siegel, diesen brüllenden Löwen auf einem der Schilde. Und eine der Personen ergreift das Wort, eine Frau, einer festen Stimme, und meint: Ihr da! Ihr seid doch... Meine Kumpanen, ich glaube, wir haben die Banditen des Weges gefunden. Und sie deutet mit den auf diese Gruppe von Leuten, die jetzt von den Dorfbewohnern ablässt. Einer der aus der Gruppe, von diesen Schlägern, tritt vor und meint: Was seid ihr denn? Wer seid ihr denn? Was wollt ihr denn hier? Und die Frau meint dann: Mein Name ist Rondramir, Holzhauerin von Osenbrück. Und ihr werdet beschuldigt, die Bewohner dieses Dorfes zu belästigen und die Handelsstraße zu unserer Festung zu belagern. Und die eine Person von der Schlägergruppe meint: Und ich bin Ganter und kratzt mir am Sack. Was wollt ihr denn? Was wollt ihr denn? Macht euch zurück in euer Dorf da. Ich schnapp mir die Schüssel mit Keksen und knapper mir. Ich gucke dieses Geschehen. Rondramir erhebt dann wieder das Wort und meint: Ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch zu ergeben, und wir werden euch den Behörden übergeben. Vermutlich seid ihr irgendwelche aus der Hauptstadt, wenn ich euch so ansehe. Alba, Dana oder Tobria, irgend so ein Gesocks. Ihr könnt jetzt mitgehen, oder wir werden euch unfairen Kampf euch gegenüber zur Strecke bringen. Und sie steigt von ihrem Pferd ab und ihre beiden Mitstreiter tun es ihr gleich. Uff. Ich glaube, die suchen uns. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber haben ja wohl, also ich mit vollem Mund, haben ja wohl was gefunden. Also von dem her brauchen wir keine Sorgen mehr machen. Ich drehe mich zu Kuprum und frage ihn: Kuprum, was sagst du, was sollen wir tun? Ich würde sagen, bleiben wir erstmal in Ruhe hier und warten das Ganze ab. Okay. Abwarten und Kekse essen. Und, ja, gib mir mal einen. Und der Grimfald meint dann: Das ist jetzt vielleicht für die einen eher schlicht, aber vielleicht ist das für unsere Situation gerade eben gut, weil der Hinterausgang und vielleicht sollten die Gesetzeshüter oder auch die Tobria nicht unbedingt uns finden hier, vor allem mit der Ware. Insofern würdet ihr mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr die Ware vielleicht dann doch eher Richtung Gareth jetzt bringen würdet. Nur so als Idee. Ansonsten, egal wer am Ende von der Gruppe dann noch steht, für uns eher schlecht. Erstmal die Bezahlung. Ja. Er blickt noch einmal nach draußen und die Gruppe scheint im Inbegriff zu sein, aufeinander einzuschlagen. Ganter meint dann: Komm jetzt, ihr blöden Priesterchen, komm, macht euch, trollt euch wieder, trollt euch, und dann hauen wir euch nie mit euren Knüppel auf den Kopf. Komm jetzt, weg. Und Rondramir zieht ihren Rondra-Kamm von einem Schultergurt und meint dann zu der Gruppe: Letzte Warnung! Und die beiden Kumpanen bringen sich in Position. Die Anspannung steigt und auch bei Grimfold, er meint so: Grimfold, 20, denk dran. 20, hier, ja, 20 Dukaten, aber jetzt macht euch hier bloß weg. Ansonsten ist das Geschäft insgesamt sowieso geplatzt. Und sobald er das schon, wo er das ausgesprochen hat, in dem Moment hört ihr nur einen großen Schrei: Für Rondra! Und die drei stürzen sich auf die in Überzahl, in die Gruppe von Banditen oder Kriminellen, was auch immer. Und Kampfeslärm drängt von der Straße in euer Haus da. Ja. Gut, also ich nehme das, die 20 Dukaten. Und ja, wo ist das Kraut? Hinten in der braunen Truhe, in der mit der Verschnörkelung drauf. Mit der roten Verschnörkelung. Jetzt macht euch ab. Ja, ich gehe zur Truhe und. Findest du auch sofort? Die ist unter so einem Tisch geschoben. Aber er deutet so grob an so eine Ecke hin und du kannst sofort dann auch sehen. Ist allerdings ein schweres Vorhängeschloss davor. Was ist mit dem Schlüssel? Tastet sich ab und hat dann einen größeren Schlüsselring, den er abklippt und geht so 3-4 Schlüsse durch, guckt nervös immer wieder raus. Er hat diesen Schlachtenlärm schon den einen oder anderen Mann aufschreien. Anscheinend haben die Banditen nicht so einen Schneid gegen 3 voll ausgebildete Rondra-Krieger. Insofern wird das nicht so eine ewige lange Zeit dauern. Und ihm fällt auch schon ein Schlüssel hin und meint, der ist es hier. Und drückt ihn schnell aber in die Hand. Ja, ich gehe schnell zur Truhe und schließe den, stecke den Schlüssel rein, aber kämpft ein bisschen, aber ich krieg die Schloss auf, ne? Das ist, ja, das ist auch der passende. Das ist auch der passende. Das ist der passende. Also ich öffne das kleine Truhe und sage zu Lothar, dass er sich doch daran jetzt bedienen soll. Lothar, bitte nimm. Warum denn ich jetzt? Nimm jetzt einfach. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Nimm du das Kraut. Ja, ich schnapp mir das Kraut. Und zwar jetzt auf. Das Kraut ist aber in mehreren kleinen Samtbeutelchen auch schön eingepackt, sodass man das portionieren könnte. Es ist auch nicht mehr das Kraut. Das Kraut wurde schon verarbeitet. Das wurde ja schon veredelt. Das ist ja. Ach so. Ja, dann schnapp ich mir. Kann ich das? Wie viele Samtbeutelchen haben wir? 5. Gut. Ich nehme 2. Ich nehm einen. Ja, dann nehme ich auch 2. Gut, ich packe sie mir in meine Seitentasche zu meiner Brille, die ich auch noch habe. Ja. Gut. Okay, wir gehen raus. Gibt es jetzt einen Hinterausgang? Können wir einfach raus? Es gibt so eine, er zeigt auch so eine Kellerluke. Und meine, los, einfach hinten ruhig, ihr müsst gehen Osten, ihr müsst einfach südlich und dann gehen Osten. Gareth, er geht nochmal so einen Namen durch, verdammt, wie hieß der gute Mann? Ihr müsst ins Südquartier und das Bordell, das Almadana Bordell, Rajas Festung hieß das. Rajas Festung hieß das. Da müsst ihr hin und fragt einfach nach der Lustknabe, der Vorschläge da. Wird euch schon, ihr sagt einfach, ihr wurde von mir geschickt. Und dann werdet ihr das auch ruhig an den Mann bringen können. Stellt Grüße und sagt ihnen die Tobria-Mucken auf. Okay, Toria. Mhm. Alles klar. Gut. Werden wir machen. Bei den 12 jetzt verschwindet endlich, sonst ist hier alles. Wir stürmen aus der Tür raus und hechten nach draußen. Ihr schnellen geht Schrittes. Eine recht wackelige Treppe hinunter. Diese wackelige Treppe knarzt und knattert unter eurem Gewicht und es ist so ein kleiner, selbst ausgehobener Keller. Der nicht wirklich, wo halt ein paar Sachen so noch liegen zu seinem Handwerkszeug. Und dann ist ein, es sieht so ein bisschen, es ist ein bisschen schlecht getan. Da ist so ein Vorhang irgendwie, sagte irgendwie, angebracht, oben an die Balken vom Haus. Und ihr zieht es zur Seite und seht einen Tunnel, wo jeweils, der ist wirklich nur ausgehoben, wo jeweils eine Person sich durchquetschen kann. Oh, scheiße. Gut, gut, dass ich so groß bin. Lothar, geh doch vor. Durchquetschen heißt jetzt liegend durchrobben oder gehend? Liegend und dann immer so ein Stück weit mit einer leichten Steigung nach oben. Oh. Also robben. Mhm. Ich guck den Ding, wie heißt der? Griefenwald. Nee, der steht noch oben, der ist oben geblieben. Ein Fenster und beobachtet das. Okay. Ich sag zu Lene, so ein Vollidiot. Entweder ist er ganz in Panik oder so ein richtiger Vollidiot. Sagt er nicht, das macht's, die kriegen als Erlös von 20 Dukaten. Jetzt gibt er uns die 20 Dukaten, um das nach Gare zu bringen. Da verdient er gar nichts dabei. Er verdient doch viel mehr als diese 20 Dukaten. Ja, jetzt verdient er gar nichts. Jetzt verdienen wir doppelt dran. Im Endeffekt retten wir ihm das Geschäft, wenn wir die Sachen momentan wegbringen. So okay, guck mal, jetzt schon mal vor. Ich würde mich gerne mal umgucken, da unten. Ich fange an, hochzukrabbeln. Ja. Ist ein bisschen duster da unten, aber er hat halt mehrere Flakons und Dinge dort stehen, ein paar unbeschriftete Flaschen. Okay, ich nehme mal so einen Flakon und rieche dran und finde, das riecht eigentlich ganz gut und steck's mir ein. Ich nehme es einfach mal mit. Okay, weil dann vielleicht kann man es ja irgendwie verkaufen. Dann schreibst du dir mal einen unbekannten Trank auf. Unbekannten Trank, gut. Okay. Ist Lothar auch auf dem Weg nach oben? Ja. Okay, also seid ihr nach und nach dann durch. Genau, und ich jetzt hinterher. Es ist ein bisschen schwierig, sich da durch diesen kleinen engen Tunnel hochzurobben. Kommt aber dann heraus in einem kleinen, ein Waldstück. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ja, so eine ganz kleine Waldstelle, die ihr schon aus dem Dorf raus sehen konntet. Da ist ja östlich so eine kleine Waldstelle. Und es ist da noch nicht so ganz dicht bewachsen, aber wenn ihr weiter die Richtung verfolgen würdet, würdet ihr halt in dieses Waldstück kommen. Und der Schlachtenlärm, den ihr vorher im Haus noch sehr gut wahrnehmen konntet, ist Befehlsbellen gewichen. Anscheinend haben die Runderergewalten einen ziemlich kurzen Prozess mit der Bande gehabt. Zwei seht ihr noch weglaufen in mehrere Himmelsrichtungen. Und seid gerade noch so den Rondra-Geweihten und der Bande, die dort das Geschäft abknapsen wollte, abgehauen. Gerade so. Sehr gut. Erstmal. Dann Richtung Süden und dann Richtung Osten. Weil das sagte ja Grimmvolz, wird erst Richtung Süden ein Stück und dann Richtung Osten. Eure Kleider sind übrigens ziemlich schmutzig geworden bei der ganzen Aktion. Ich klopfe mich mal ab zwischendurch. Ich nehme erstmal einen tiefen Schluck von meinem Alkohol, den ich noch habe. Das war klar. Das war Adrenalin pur. Möchte jemand einen Schluck? Ich biete das einmal so in der Runde an. Nein, ich möchte einfach nur einen Schluck Wasser haben. Damit kann ich da ja nicht dienen, mein guter Kuprum. Und ich klopfe so jedem einmal gegen die Schulter und sage, oh, wir haben es geschafft. Ich habe ja schon mit unserem Leben abgeschlossen. Und was machen wir jetzt mit dem Zeug? Sollen wir das hier wegschmeißen oder sollen wir es weiter verkaufen? Das ist eine gute Frage. Eigentlich, jetzt wo wir es schon haben. Warst du nicht vorher dagegen? Ja, ich war auch dagegen, dass wir die Leute angreifen. Dann änderst deine Meinung sehr plötzlich. Ja, mitgehangen, mitgefangen. So, ja. Also 20 Dukaten haben wir jetzt. Ich würde erstmal gucken, dass wir uns in Sicherheit bringen, weg von der Stadt. Ja, das wo wir irgendwas ausdiskutieren. Wir laufen ja dabei. Gut. Nicht, dass wir stehen bleiben und... Nein, ich bleibe jetzt nicht da im Schlachtgezimmer in der Nähe davon stehen. 20 Dukaten, das ist... wie viel Geld ist das? Das ist viel. Also ihr habt... das Ding ist für so einen Drungenlauf. Also ich suche mal gerade, was habe ich denn da im Vergleich? Ich habe hier so eine Warenliste und 20 Dukaten, also es gibt durchaus, es werden Leute mehr dran verdienen an den Drogen, als das, was ihr da jetzt gerade eben habt. Jetzt gucke ich mal gerade. Es gibt hier zum Beispiel Armreifen, schmuckvolle, also wirklich Silberschmuck oder Goldschmuck und der kostet schon 6 Dukaten. Oder was haben wir noch als Beispiel? Wir sind reich! Das ist schon nicht schlecht. Also, was haben wir denn hier noch? Bei den Zwölfen, yes! Ein ganzes Set Dietriche kostet, weil das ja auch nicht offiziell ist, 12 Dukaten oder... Wie groß ist so ein Set Dietriche? Ach, klein. Das ist nicht so ich meine, groß. Wie viele Dietriche sind das? So ein Set aus 6 Sachen ungefähr. So sind das so Sachen, die du, also bei Dietrichen, die du so kaufst. Also ein Dietrich quasi 2 Dukaten. Nee, ja, ungefähr so, genau. Oder, was haben wir denn hier noch? Das ist, glaube ich, ein Silbertalern. Wenn du ein Dolch kostet zum Beispiel. Wenn ich das hier richtig, ein ordentlicher Dolch, der ordentlich verarbeitet ist, kostet 20 Silbertaler, der ist dann bei 2 Dukaten. Oder, ja, also da kommt man, also wenn es jetzt nur um Nahrung und sowas geht, kommt man mit 20 Dukaten schon eine ganze Ecke rum. Also gut, ihr müsst es natürlich teilen durch 3, aber für einfach Ware von A nach B bringen, why not? Und ihr habt ja schon Geld bekommen. Naja, wir haben ja schon 20. Oh ja. Na, dann würde ich mal sagen, dass wir nächste Ort einkaufen gehen. Shopping. Das ist nicht ein bisschen auffällig, dass wir da so voll abgeheift hat, damit so viel Geld auftauchen? Ich bin mir ja nicht so sicher. Das interessiert doch keinen. Na, ich bin mir nicht so sicher. Verkaufen wir das euch jetzt, oder? Die wollen doch lieber dran verdienen, das ist doch egal. Die laufen so viele Banditen rum und so. Ich glaube nicht, dass es denen interessiert. Wir sollten nicht unbedingt, wenn wir unsere Rüstung austauschen, die beste Rüstung nehmen, sondern nur quasi unsere zerschlissene austauschen, weil das fällt sonst zu sehr auf. Ich würde einfach meine Rüstung reparieren lassen und nochmal. Oder sowas in die Richtung, ja, aber. Und mein Schwert. Ich würde jetzt sagen, boah, wir gehen jetzt irgendwie 3-4 Rüstungsklassen höher oder sowas. Nein, das reicht nicht. Aber das fällt dann auf. Hauptsache Nahrung, wir tun unsere Rüstung überarbeiten lassen und gucken, was noch so praktisch ist. Es gibt vielleicht einen Heiltrank, ein paar Heiltränke. Ich habe einen netten Trank mitgenommen. Mal gucken, was das so kann. Probier doch mal aus. Ach, der hat schon so ein bisschen säuerlich gerochen, aber ja. Vielleicht, wenn mein Alkohol leer ist, probiere ich ihn mal aus. Da steht ja nichts drauf. Nee, unbeschrieben. Nichts. Mach doch eine Probe vorher, was das sein könnte. Alchemieprobe oder sowas. Ich habe doch keine Alchemie. Ich bin sehr, sehr schlecht in Alchemie. Ach, null. Ist auch nicht beschriftet, also. Oh je, das kann nix sein. Also ich rieche nochmal dran und oh Gott, und halte das so weg von meiner Nase und sag, oh, das kann nichts Gutes sein. Aber vielleicht kann man das verkaufen. Also, meine Männer, wie machen wir das jetzt mit der Droge? Werden wir sie jetzt wegwerfen oder... ergeben sich andere Möglichkeiten für uns. Wir können sie selber mal ausprobieren. Oh Gott! Nein, danke. Ich bin schon im Alkohol verfallen. Aber du kannst gerne. Nein, danke. Ich trinke ja nicht mal Alkohol. Stimmt. Bis jetzt hast du nichts getrunken. Wäre das jetzt nicht eventuell ein guter Übergang für ein nächstes DSA-Abenteuer? Ach Mensch, du kannst meine Gedanken lesen. Es ist, ich würde einfach nur gerne... nochmal euren Plan jetzt zu hören. Was habt ihr denn jetzt so vor? Ja. Ich würde vorschlagen, die 5 Säckchen, dass wir die, wenn, dann nicht auch einen Block verkaufen, sondern Stück für Stück. Also gehen wir jetzt tatsächlich nach Gareth und verkaufen die? Also ich würde erstmal nach Gareth gehen. Doppelt kassieren quasi, ja. Dass wir keine Boten sind, sondern die Verkäufer. Gut. Aber dann doch nicht nach Gareth, weil da wird es ja auch erwartet. Woanders vielleicht. Ja, oder? Und? Wir sind ja quasi offiziell die Mittelsmänner. Ja gut, also wir verkaufen das weiter. Wir können ja auch sagen, dass wir kein Geld bekommen haben von ihm. Ja, das interessiert die ja nicht. Die geben uns das Geld und wir geben ihnen die Drogen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, gut. Ich will ja eigentlich nur ein bisschen Geld machen, damit ich ein bisschen spielen kann. Ich bin da ja ganz, ganz frei. Ja. Dann also kannst du mir gleich dein Geld hier rüberschieben, weil ich es halt abziehe ja, bei dir, ne? Oder, ja, noch hab ich's Geld. Ja, dann. Gut, ich mach den Geldbeutel auf und geb jedem. Also, ich jetzt. Das ist halt ein bisschen ungerade. Ja, keine Ahnung. Hätten das nicht 21 Dukaten sein können? 6, 30, was weiß ich, ja. Ja, ich gebe jetzt einfach jedem mal 6 Dukaten. Ich würde mal sagen, wir gehen nach Beutel. Jeder Beutel ist 4 Dukaten wert. So genau ist es. Dann kriegt ihr halt beide 7. Mir ist es egal. Kommst du auf 7, wenn ein Beutel 4 Dukaten wert ist? Mir ist das egal. Ihr kriegt jetzt beide 7, dann habe ich halt nur 6 Dukaten, ist doch egal. Ja, komm, danke. Pack das schnell ein. Ja, danke. Guter Mann, dieser Lothar. Ehrenmann. Ein Ehrenmann. Absolut. Ich küsse deine Augen. Oh Gott. Ja. Also geht's für euch auf nach Gareth? Ja. Ja. Ja. Auf nach Gareth. Dann geht's auf nach Gareth. Und stimmt, das war euer erstes, euer allererstes Abenteuer so im DSA-Universum. Das stimmt. Ich habe natürlich ein bisschen was eingebaut, dass das, dass man das ein andermal noch weiterführen kann, dann auch nach Gareth. Ihr habt ja eine unmittelbare Verbindung. Ihr setzt euch soweit in Bewegung. Es habt noch ein bisschen Weg vor euch. Das heißt, es wird ein bisschen dauern. Mhm. Aber ja, ihr habt die Taschen einerseits ja nicht voll mit Dukaten, aber ihr habt ein bisschen Weggeld. Habt dafür die Taschen voll mit Drogen, die euch bei jeglicher Kontrolle durchaus in Schwierigkeiten bringen können. Ja, dabei wolltet ihr eigentlich nur irgendwo einen Wagen überfallen für ein bisschen Essen. Und jetzt erstmal habt ihr eine halbe Wurst geklaut, jetzt sind wir Drogenkuriere. Jetzt seid ihr Drogenkuriere. Aber ganz groß im Geschäft, also so schnell aber die Karriereleiter aufsteigen. Bauen ein Imperium auf, pass mal auf. Plötzlich habt ihr irgendwas mit Banden, die irgendwie Sachen haben wollten und die einen haben es nicht und die anderen schon und dann ist da auch noch Knolle, wer weiß, wo die noch ist und Es wird nicht langweilig. Ich glaube auch. Und gerade Gareth hat alles. Gareth hat alles, kann alles und neigt dazu, die Bewohner zu verschlingen und ausgekaut wieder auszuspucken. Oh ja. Verkaut, auszuspucken. Das war das erste Abenteuer, die Geigenvögel vom Reichsforst. Das ist jetzt das Ende. Wie gesagt, das Ganze ist ja jetzt One-Shot geplant, aber durchaus, ich wird ja auch in Zukunft nochmal irgendwie was geben. Und auch DSA, und dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir das an anderer Stelle nochmal fortsetzen. Okay. Sehr gerne. Wir hatten ja vorhin nochmal darüber gesprochen, dass so ein Was wäre, wenn ganz interessant wäre. Erstmal euch nochmal für erste Runde gespielt, habt ihr ja alle erzählt, super schön gemacht. Also man hat immer mehr gemerkt, wie sich da Charaktere rauskristallisieren. Das fand ich sehr, sehr schön. Und dass ihr auch die harten Hunde oder die kranken Schweine so ausgespielt habt, wie man das erwarten kann. Also ihr habt da nicht irgendwie einen strahlenden Held gemacht. Ihr habt ja schlussendlich eher die Helden, die ihr typisches erstes Abenteuer vollbringen, in alle Winde zerstreut oder zermergelt oder zum Weinen gebracht. Dabei, bei Rebecca hat ja meistens das Gefühl, so, wo ist du da nur reingeraten? Ja, ich wollte eigentlich so ein bisschen. So, aber auch so richtig. Taschendiebstahl und so, aber du bist ja direkt. Ja, aber da. Auch so eine Wandlung wie bei Breaking Bad. So okay, mal langsam machen und jetzt hier auch ganz fett im Drogengeschäft. Ja, ich war immer erst Ende so, oh nein, okay, eigentlich will ich das gar nicht. Aber man rutscht dann da so rein. Ich glaube, das ist wirklich auch im echten Leben. Ja, auf jeden Fall. Man rutscht da immer so rein. Ja. Und auf einmal ist egal, ob jemand stirbt oder nicht. Und ich war halt ein bisschen zurückhaltender und hab das eben ein bisschen überlegt, das Ganze so. Ja, das hat dann ja ganz gut reingepasst, weil wir dann jemanden, der vorgestürmt ist, jemanden, der mehr abgewartet hat, und dann Ava in dem Moment, die gedacht hat, sag mal, was? Moment, völlige Eskalation, echt. Und so hatten wir ja eine schöne Gruppendynamik dabei. Das Was wäre, wenn? Ich muss sagen, also ihr habt das wirklich ein bisschen, man muss ja immer improvisieren ein bisschen. War mir ja nicht so ganz sicher, wie ihr das jetzt macht mit dem eigentlichen Wegelchen. Weil ihr hättet den Wagen mit bestimmten Proben und mit ein bisschen Glück auch da schon überfallen können. Das wäre durchaus drin gewesen. Und es wäre auch ganz anders gekommen, hättet ihr Knolle am Anfang nicht gleich ausgenommen und zur Sau gemacht. Weil dann wäre der Wagen gekommen und ihr hättet sagen können, hallo. Und Knolle hätte gesagt, hallo, na? Und dann wäre nicht so schlimme Sachen passiert. Dann wäre die Grundsituation anders gewesen. Das hätte ja auch langweilig sein können, ne? Also das habt ihr schon grundsätzlich schon euch, ihr habt euch da darüber selber Steine in den Weg gelegt, die das Abenteuer so ein bisschen länger gezogen haben. Aber du musstest auch improvisieren dabei, ne? Ja. Aber ich meine, wir sind Banditen, die auf Opfer warten. Also ja. Aber du bist halt echt so ein Rabiato. Ich bin da direkt reingegangen. Ich habe eine schwere Vergangenheit. Ja, haben wir ja gesehen. Ach, jetzt schiebst du es darauf. Ja. Ach komm. Ja, leicht Knacks, falls du es nicht gemerkt hast. Leicht. Leicht. Du weißt gar nicht, wie du drauf kommst. Die Geschichte, genau, die Geschichte mit dem Kopf, die ja dann später eine Rolle spielte, ich wusste davon, Gott. Das war im näheren Charakterbogen, im Detailcharakterbogen, wir haben so ein paar Hintergründe, da habe ich die Spieler ja ausfüllen lassen. Und da war das auch schon bei Lothar so angelegt. Wir hatten das insgeheim schon so ausgemacht und er sagte, ja, können wir das irgendwie machen? Und wir haben dann auch eine Situation schon vorher gehabt. Die Waschbären hatten ja die Reissäcke dann irgendwie vertauscht und irgendwie habt ihr ja schon einmal dazu gelangt, habt ihr ja Reis rausgeholt. Oh Gott, die Waschbären haben die Reissäcke vertauscht. Ja, ja. Aha, das habe ich gar nicht gerafft. Und deswegen habe ich seinen Reissack quasi gehabt. Ja, das habe ich jetzt verstanden. Ja, ja. Ach Gott, ja. Krass ist das. Ja, okay. das war dann so, und dann hattet ihr zwischendurch ja schon mal was gegessen, aber das dann einfach noch nicht gefunden. Ey. Und dann haben wir schon gesagt, so hier, was passiert das denn noch so, wie machen wir das denn jetzt so? Und dann dachte ich schon, ja, irgendwann werden sie nochmal vom Reis naschen, und das ist ja auch passiert. Und dann hatten wir so einen schönen Reveal, dass plötzlich da Dinge im Reissack sind, die da eigentlich normalerweise nicht drin sind. Boah, ey. Also die Art, wie es aufgelöst wurde, ist so gut. Also perfekt. Das war wirklich sehr gut. Erstmal skeptisch, so Schimmel, kann ich das irgendwie wegkippen, mal gucken. Und dann dieses wirklich, als wären sie live dabei, so diese erstmal Stille, als da dieser Kopf reinfliegt. Eine packt schon den Alkohol. Der guckt mich verwirrt an. Und völlige Schockstarre. Das war wirklich herrlich. Ne? Das war wirklich herrlich. Ist ja wirklich gut. Mir haben die drei Abende jetzt sowas von Spaß gemacht. Ja, das war schön mit euch. Ja. Ich freue mich auf das nächste Abenteuer, was wir zusammen haben. Es wird bestimmt kommen. Wir müssen nur gucken, wann wir das dann, wann ja, wir das dann machen. Ich habe auch nicht gesagt, dass es eilig ist. Also ich habe morgen Zeit. Was haben wir denn noch am Abenteuer gehabt? Ja, der Karren war dann ja da. Lothar dann direkt auf alle losrennt mit seinem Zweihänder, wie so ein Störter. Ja, also ganz ehrlich. Mal, hallo. Erstmal, wie oft muss ich noch mal daran erinnern, dass du erstmal bei der ersten Begegnung dahin rennen wolltest? Boah, das ist doch gar nicht wahr. Doch, ich hätte was ganz anders geplant. Wir waren doch beschäftigt. Ja, egal. Außerdem haben wir ja abgesprochen, dass ihr dann von hinten angeschlichen kommt. Und in dem Moment habe ich schon gedacht, ihr pfeift drauf, ihr kommt nicht zu Hilfe. Ja. Kurzen Moment habe ich Bammel gekriegt, dass ich jetzt allein gegen die drei kämpfen muss. Solange du uns nicht abmetzelst, ist es mir ehrlich gesagt egal. Aber da war ich mir auch nicht so sicher eine Zeit lang. Oder ist der One zerlegt fast, ne? Mit dem Schicksalspunkt, den man eben von 24 Hitpoints auf 8 runtergeknallt oder was das war, ne? Auf die Hälfte, aber das war schon, allein auf einem Körperteil ist natürlich nicht mehr viel dran an dem Arm. Nein! Ob der noch lebt? Tja, diese Geschichte mit dem Wagen hätte aber auch so ausgehen können, dass ihr sagen hättet können, also ihr macht die da, schlagt sie K.O. oder ich hab gedacht, naja, vielleicht ermordet ihr auch alle, kann natürlich auch irgendwie sein. Ihr hättet die Helden davon überzeugen können, dass es eine viel clevere Idee ist, den Händler einfach auszunehmen und ja, das alles zu teilen. Oder ihr hättet auch wirklich sagen können, ach, die Beute sind da zu groß, mit dem Wagen ist alles zu gefährlich. So oder so wärt ihr in die Besitz von größeren oder kleineren Lootmengen gelangt und hättet aber auch trotzdem diesen Brief gefunden, der euch, wie ihr auch wirklich echt lange gebraucht habt, ich hatte das so gewundert, dann geht er da hoch und sagt, hier, den Brief, ah, ich weiß nicht. Und dann schlacht er die ganze Zeit den armen Magier, der sich da eingepischert hat. Und dann, der Arm. Und dann dieses Missverständnis. Ja, ich gehe da jetzt rein. Ja, Moment mal. Wir sind doch gesuchte Verbrecher. Ja, ist mir egal. Ich gehe da jetzt rein und gebe den ab. Ja, aber der Händler muss doch das Samthauch haben. Ja, weiß ich nicht. Lies nochmal den Zettel. Was ist denn Samthauch? Keine Ahnung, Mann. Und also hättet ihr die Probe in Alchemie auch geschafft, hätte ich euch auch ein bisschen Hintergrundinformationen gegeben, aber so musstet ihr euch halt auf euer Gefühl verlassen. Das hätte abrupt auch daran, also wäre der jetzt reingelaufen, hätte es auch abrupt damit enden können, dass die euch einfach festgenommen hätten, weil. Gott sei Dank sind wir nicht rein. Das hätte auch durchaus dann gesagt, ja, okay, ihr seid festgenommen. Halleluja. Das Das war doch klar, ja, siehst du? Also, meine doofe Frage. Gefängnis endet im Gefängnis. Ja. Ich war ja so auf den Wagen, auf dem Rückweg auch fixiert. War da noch irgendwas mit dran? Nee, nee, ne? Der Wagen war einfach nur, dieser Händler war halt der Bruder, ja. Und er hat einfach Waren von A nach B immer geschifft, aber das hatte nichts Verstecktes oder sowas. Das hatte überhaupt eigentlich nichts mit diesem Drogendeal zu tun. Der Typ hat halt vielleicht in der Vergangenheit irgendwann mal die Kräuter gebracht, das kann sein. Oder ne, aber oder hätte die Waren dann rüber nach Gareth bringen müssen, weil irgendjemand muss ja schlussendlich die Waren von dem Dorf rüber nach Gareth bringen zu einer Kontaktperson. Das wäre wohl sein Job gewesen. Aber der Wagen war überhaupt nicht wichtig. Das war halt Kram und ihr habt halt Kram abgesammelt. Das ist aber so richtig Pen-Paper-typisch, so diese unauffälliger Wagen, ja, 10-mal inspiziert, da muss doch irgendwas irgendwas muss da doch sein. Ja. Nee, ihr habt ja ein paar Sachen, so die ihr fürs Alltägliche braucht, habt ihr dadurch ja kriegen können, das ist ja schon. Umrechnungstabelle der ganzen verschiedenen Währungen, wir müssen noch uns jeder 4 Heller abziehen für ein Bier. Ja, habe ich gemacht. Ja, haben wir doch schon. Ich habe nur 2 Heller und ansonsten habe ich nur Silbertaler. Ja, ein Silbertaler sind immer in 10er-Schritten, kannst du dir so merken. Also Kreuzer, Heller, Silbertaler und Dukaten. Und das aufwärts hoch immer in 10er-Schritten. Okay. 20 Dukaten. Ihr würdet auch noch Abenteuerpunkte kriegen. Ich muss mal gucken, wie das in dem neuen Regelwerk jetzt soweit ist, weil ich kenne das so sonst eher, dass es so in 100er Schritten passiert, gängig. Plus noch, was ihr so auf dem Weg erschlagen habt, da ist ja auch ein bisschen was passiert. Das müsste ich mal gucken nochmal. Das würde ich euch nochmal in unserem Chat nochmal schreiben, damit ihr das noch nachtragen könnt. Ansonsten ist die Geschichte im Dorf relativ linear dann verlaufen, weil ich diesen Konflikt zwischen dem Orden der Schwerter zu Gareth und den Tobrian mit einbringen wollte, ohne euch direkt damit auseinanderzusetzen, weil das... Jetzt ist halt eh verkackt. Ja, das ist over your head in dem Moment. Das ist was... Ihr habt halt Glück gehabt, dass ihr früh genug noch da wart, bevor die ausreiten konnten und quasi eigentlich euch gesucht haben, aber der die Tobria... denen halt auch ein Begriff sind, gehen die anscheinend jetzt davon aus, dass die das gewesen sind. Es sind ja, wurden ja nicht alle da irgendwie niedergemacht, also irgendwer wird ja da noch weggelaufen sein, das habt ihr gesehen. Der Medikus, wie das ausgehen hätte können, ja, also es hätte auch friedlicher ausgehen können. Ja, aber ich war ja da, also. Ja, mit Lothar. Durch den Druck, den ihr gemacht habt, konntet ihr halt einen Vorschuss euch erarbeiten. Am Ende war ihm daran gelegen, dass er wirklich einfach sein Geschäft weiterführen kann, selbst wenn er etwas verliert. Langfristig gedacht. Genau. Weil ja auch nicht viel Zeit ist, weil wären die Tobria am Ende da noch stehend, hätten die den Laden zernommen und hätten den Typen wahrscheinlich gekillt und das war's. Oder sowas in der Ecke. Hätten die Rondra-Krieger, hätten das da aufgefunden, hätten die wahrscheinlich alles hochgenommen, hätten ihn auch gefangen genommen und dann wäre die Quelle da auch versiegt. Und ansonsten, ja, wollte ich gerne, dass ihr Richtung Gareth geleitet werdet, dass ihr in der Hauptstadt Kontakte mit der Unterwelt und mit der Hauptstadt an sich sammelt und guckt, wie ihr euch da in das Ganze einfügen könnt. Und dass ihr auch so eine Großstadt mal dann erleben könnt. Ui. Welche Rolle hat Knolle gespielt? Was hast du für sie vorgesehen? Knolle ist in meinem Kopf irgendwie zu einem Lieblingscharakter schnell geworden. Und Knolle ist echt gut. Knolle ist jetzt da. Also kommt sie nochmal. Achso. Knolle ist jetzt da. Oh, okay. Knolle, unser Antagonist. Ja, genau. Ich sehe schon. Sehr gut. Gefällt mir. Das war sehr gut. Ja, ist doch schon mal ein gutes Setting so für das nächste Ding, also ein gutes Grundgerüst für das nächste Abenteuer. Zuppiduppi. Okay, ja. Cool. Dann bleibt mir nur noch übrig, euch ein dickes Dankeschön zu sagen für das Mitspielen. Ja, eben, danke dir. Ihr habt ja mehrere Stunden am Stück ohne Pipi gehen. Ohne Pipi, ohne Essen. Einfach so. Habt ihr auch Stunden am Stück. Gefesselt am Stuhl. Ganz unfreiwillig. Ganz unfreiwillig auch noch. Dafür auf jeden Fall ein ganz großes Dankeschön. Immer wie gesagt, gern. Ich werde euch dann wieder einsammeln, wenn es dann mal wieder soweit Zeit ist. Also sehr gerne. Eure Charakterbögen bitte nicht wegwerfen jetzt. Oder nein, definitiv nicht. Und ja, dann auch danke an die Zuschauer, Zuhörer in dem Moment, dass sie sich das Ganze soweit angehört haben. Gerne Feedback bei den unter dem Hashtag Questcast. Und wir freuen uns auch immer, wenn das jemand gut findet und dann vielleicht mal davon berichtet, was er dann so toll fand oder welchen Charakter er ganz besonders mochte, welche Situation. Das ist schon ab und an mal vorgekommen. Das freut uns immer dann sehr. Und die Spieler können dann immer so ein bisschen sagen, oh ja, schön, sich dann in Erinnerung schwelgen. Das mag ich immer. Das finde ich immer schön. Deswegen lasst was da. Erzählt eurer Oma und eurer Mama davon und ja, dann macht euch noch einen schönen und viel Spaß beim nächsten Mal bei Questcast. Macht's gut. Dankeschön. Tschüssi. Danke. Ciao. Tschüss. Thank you.